ich nicht. Das kann ich nicht. Aber schwur sie nicht bei allen Göttern, mich zu verstoßen, wenn ich den Dolch nicht gegen Sarastro kehre. Götter, was soll ich nun? Dich mir anvertrauen. Warum zitterst du? Vor meiner schwarzen Farbe? Oder vor dem ausgedachten Mord? Du weißt also... Alles. Ich weiß sogar, dass nicht nur dein, sondern auch deine Mutterleben in meiner Hand steht. Du hast also nur einen Weg, dich und deine Mutter zu retten. Der wäre... Mich zu lieben. Oh, Götter! Nun, Mädchen? Ja oder nein? Nein! Nie! So fahr denn hin! Zurück! Herr, mein Unternehmen ist nicht strafbar. Man hat deinen Tod geschworen. Darum wollte ich dich rächen. Ich weiß nur allzu viel. Weiß, dass deine Seele ebenso schwarz als dein Gesicht ist. Auch würde ich dies schwarze Unternehmen mit höchster Strenge an dir bestrafen, wenn nicht ein böses Weib den Dolch dazu geschmiedet hätte. Verdank es der bösen Handlung des Weibes, dass du ungestraft davonziehst. Geh! Jetzt suche ich die Mutter auf, weil die Tochter mir nicht beschieden ist. Herr, strafe meine Mutter nicht! Der Schmerz über meine Abwesenheit ist... Ich weiß alles. Weiß, dass sie Rache über mich und die Menschheit kocht. Allein du sollst sehen, wie ich mich an deine Mutter räche. Der Himmel schenke nur dem holden Jüngling Mut und Standhaftigkeit in seinem frommen Vorsatz. Dann bist du mit ihm glücklich. Und deine Mutter soll beschämt nach ihrer Burg zurückkehren.